Danke, lieber Jesus. Danke für dein Wort. Danke für deinen Heiligen Geist hier in unserer Mitte, auch in diesem wunderbaren Bibelschulabend, Herr, wo wir einfach uns auf dein Wort fokussieren, Herr, und einfach lernen wollen von dir, wie wir für dich in dieser Welt, Herr, einfach das Reich Gottes, Herr, fördern können. Wir geben dir Lob und Dank und Ehre dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Ich möchte diese zweite Stunde beginnen mit Psalm 2, Abvers 4. Es heißt hier, der im Himmel thront, lacht. Der hat gut lachen, ja. Sagt man so. Ja, der lacht. Warum? Weil es vorher heißt, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen und der im Himmel thront. Der lacht. Was stellet ihr euch vor? Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir manchmal einfach das bereit sind, das Unsichtbare zu sehen, damit wir das Unmögliche haben können. Das Unsichtbare muss man sehen, dass Gott größer ist als all die Probleme. Oftmals beurteilen wir alle Dinge nach dem Äußeren. Aber wie wir es in der letzten Stunde gesehen haben, Jakobus Kapitel 1 sagt, achte es lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet. In dem Moment, vielleicht bist du gestolpert, vielleicht hat der Teufel dir das Bein gestellt, vielleicht haben andere, die sind dir andere im Weg gestanden. Oder vielleicht ist es ein Weg, den der Herr dich führen will, weil er dich irgendwo braucht, was vielleicht nicht ganz so bequem ist für dich, aber er braucht jemanden dort, um Menschen dort zu erreichen. Oder um dich selber ein bisschen, ja, zu schulen. Man weiß ja, die Bäume, die nur in einem Gewächshaus groß werden, wenn die draußen in die Natur dann gepflanzt werden, die halten nicht stand, weil sie sind immer beschützt gewesen. Und manchmal brauchen wir Situationen um uns herum, und der Herr wird es niemals zulassen, dass wir über unsere Kräfte hinaus versucht werden. Manchmal brauchen wir Situationen, damit wir stark werden, weil er weiß, was als nächstes kommt. Ihr wisst ja, dass der Heilige Geist nach der Taufe von Jesus, der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt. Und da hat er 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Nicht Jesus ist selber in die Wüste gegangen, sondern der Heilige Geist führt ihn. Warum? Weil er wusste, der Teufel wird jetzt kommen mit allem, was er hat. Weil Gott ist so schlau, Gott ist der beste Schachspieler, den es gibt. Oder der Teufel wachte auf, oder als dann die Maria schwanger geworden ist und all das. Und dann als die Könige aus dem Morgenland kamen, oder, und sagten, wo ist der neue König geboren? Wow, da wachte der Teufel auf und hat natürlich Herodes dann dazu gebracht und geführt, dass er alle Kinder umbringen sollte bis zu 2 Jahren, oder? Und vorher kam der Herr und hat Josef und seine Familie gezeigt, nach Ägypten zu gehen. Und dann kamen sie zurück, gingen nach Nazareth in einem Kaff, in einem kleinen Dorf, irgendwo in der Provinz draußen. Und der Teufel, der weiß nicht alles, mach ihn nichts größer, als was er ist. Der Teufel dachte, also das kann ja nicht der Messias sein. Das wurde überhaupt alle späteren, als Jesus dann im Dienst war, das haben sie ihm alle vorgeworfen. Du kannst doch nicht der Messias sein. Der Messias muss aus der Davidstadt kommen, aus Bethlehem. Du kommst aus Nazareth. Ja, wir sind aber nicht so schlau gewesen, oder? Und der Teufel, der hat wahrscheinlich vergessen, das kann ja nicht der Messias sein. Da läuft ja nichts. Normales Leben geführt. Nichts passiert. 30 Jahre lang. Und plötzlich geht er in den Jordan, wird von Johannes im Wasser getauft, oder? Und da erschallt eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab. Wow, und plötzlich der Teufel, was? Und er wusste in dem Moment, er wird jetzt alles aufbieten, was es nur gibt, um Jesus jetzt zu Fall zu bringen. Und der Heilige Geist weiß es im Voraus und führt ihn in die Wüste. Es war ja nicht leicht, 40 Tage und Nächte zu fasten. Also manchmal, wenn auch der Heilige Geist uns führt, manchmal in schwierige Situationen hinein, ja, denke nicht, dass es, ja, das ist vom Teufel. Wie auch ich im Keller war. Ich wusste, der Herr hatte mich dahin geführt, nicht in den Keller, aber das war halt das Paket damals, ja, was möglich war. Er hat mich geführt, dass ich dort meine ersten Schritte im Dienst lernen sollte. Und ich blieb noch weitere Jahre dort. Ich habe dann meine Frau da kennengelernt, wir haben geheiratet und preis dem Herrn, der Herr brachte alles Gute daraus. Die Herausforderung war aber, als wir dann verlobt waren, und sie sagte, also ich werde dich erst heiraten, wenn wir, ich komme nicht mit dir da in den Keller rein. Und da musste ich mal allen Glauben hervorholen, was es nur gab, um da ja herauszukommen, ja, mit dem kleinen Geld, welches wir hatten und so weiter. Und das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, es heißt hier, ja, der im Himmel thront, er lacht. In anderen Worten, wenn wir aus Gottes Perspektive schauen könnten, dann würden wir auch lachen. Dann würden wir auch, wie Paulus und Silas in Philippi, um Mitternacht, obwohl es schwierig war, ja, obwohl das nicht von Gott war, es war Gott nicht von Gott bestimmt, dass sie jetzt in der Art und Weise jetzt angefochten werden mussten, aber der Teufel, ja, hat es gemacht. Ja, warum hat der Herr sie nicht gewarnt? Warum hat der Herr nicht, ja. All die Fragen kannst du gerne im Himmel stellen, schreib sie dir auf und kannst ihm gerne, wenn du vor dem Herrn bist, im Himmel fragen, ja. Warum hat es nicht auf andere Art machen können? Ich habe keine Antwort darauf. Auf jeden Fall hat er eine Antwort darauf gehabt, weil sie wussten, welche Trumpfkarte sie in der Hand haben. Amen. Und Paulus hat das stets nicht vergessen. Er wusste, aus jeder Situation, egal was, wird er dafür sorgen, dass ein Sieg da herauskommt. Ja, wir haben es ja bereits schon gelesen in der Apostelgeschichte, wo der Herr ihm gesagt hat am Anfang seines Dienstes, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Nun, Paulus machte ja 3 Missionsreisen, er kam dann nach der dritten Missionsreise, kam er wieder auf dem Weg nach Jerusalem und nachdem er eine Pastorenkonferenz gemacht hat für die Epheser-Ältesten dort, kam ein Prophet namens Agabus und er hat dann die Hände gebunden mit dem Gürtel von Paulus und sagte, dem, der dieser Gürtel gehört, der wird ins Gefängnis kommen. Und alle sind der Meinung gewesen, ah, Paulus, du darfst nicht gehen nach Jerusalem. Das ist der Herr, der dir zeigen will, was du nicht tun sollst. Paulus sagte, hört endlich einmal auf. Der Herr hat mir schon längst aufgezeigt, ja, was geschehen wird, dass ich da hingehen muss. Ich weiß, dass Banden auf mich warten. Wir müssen vorsichtig sein, oder? Wenn wir prophetische Worte deuten wollen. Weil nicht immer gibt er so klar und deutlich, was man damit machen sollte. Paulus wusste es aber. Es war eine Bestätigung für ihn, dass wenn das passiert, ich bin bei dir, du bist in meinem Willen. Und der Herr wird auch uns bestätigen, dass du auch weißt. Ich meine, ich wusste, als ich dort im Keller war, dass ich auch dort war am richtigen Ort. Aber seelisch gesehen hatte ich einfach einen Moment, ja, des Zusammenbruchs, ja. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht meiner Seele nachgegangen bin, sondern dass ich auf den Heiligen Geist gehört habe. Und ich bin dem Herrn ewig dankbar auch dafür. Paulus kommt also nach Jerusalem, lange Geschichte, ich gehe nicht auf alle Details ein und schließlich wird er dort aufgrund von falschen Aussagen, weil er einen Mann namens Trophimus schienbar, der nicht Jude war, auf den Tempelplatz gebracht hat, was er nicht gemacht hat und man warf ihn dann vor und so wie auch immer, die lange Geschichte kurz, er kam ins Gefängnis nach Caesarea. Und da sitzt er in Caesarea. Ist zwar ein Hausarrest, also war nicht ganz so schlimm, aber er war ein Hausarrest. Hätte eigentlich nur kurz, man muss sich vorstellen, Paulus war sich gewohnt, ja, auf Missionsreisen zu gehen, hat viele Gemeinden gegründet, in Galatien und Thessalonich und in Athen, in Ephesus und in Korinth und so weiter und so fort. Und er schreibt an die Korinther und sagt, oh, was mich ständig plagt, ist einfach meine Sorge um die vielen Gemeinden. Und deswegen wollte er sie immer besuchen. Und jetzt hier ist er gefangen, zwar weiß er, weil der Herr stand ihm bei und sagte ihm, hat ihm immer wieder mal bestätigt, du bist in meinem Willen. Aber hier ist Paulus in Hausarrest, also er kann nicht frei sich auswärts bewegen, nur Leute können zu ihm kommen. Und anstatt, dass er nach einem Monat, nach 2 Monaten, nach einem Jahr, 2 Jahre ist er noch da. Und schließlich, als der Festus dann dran ist, der wartet immer darauf, dass Paulus ihm einfach ein bisschen Geld gibt. Er soll ihm einfach schmieren. Ja? Sagt man das ja auch? Ja? Soll ihm einfach mal schmieren, damit er ihn freilassen kann. Aber Paulus macht nichts. Ne? 2 Jahre dort. Schließlich wird er dann, weil er sich auf den Kaiser beruft, wird er dann nach Rom gebracht auf dieser langen Schiffsreise oder kommt er schließlich nach Rom? Und da wollen wir hier mal kurz einsteigen hier in Apostelgeschichte 28. Er kommt nach Rom und es heißt, und von dort kamen uns die Brüder, also als er dann vom Schiff kam, Vers 15, und von dort kamen uns die Brüder, als sie von uns gehört hatten, entgegen bis nach Forum Api und Tres Taberne. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Fasste Mut, oder? Muss man mal hören, fasste Mut. Das heißt, es war wichtig für ihn, dass er Mut fasste. Also er brauchte Leute um sich herum, um neuen Mut zu fassen. Paulus war auch nur ein Mensch. Als wir aber nach Rom kamen, übergab der Hauptmann die Gefangenen dem Obersten der Leibwache. Paulus aber wurde gestattet, für sich zu bleiben und dem Soldaten, der ihn bewachte. Hier ist er nun in Rom angekommen, das ist seine erste Gefangenschaft. Seine erste Gefangenschaft war nicht so schlimm wie die zweite, die dann geschehen wird. Die wird nicht aufgeschrieben hier in der Postgeschichte. Aber seine erste Gefangenschaft war in einem, auch in Hausarrest, wo er da gewesen ist. Schauen wir hier weiter, gehen wir ganz zum Schluss hier von der Postgeschichte Kapitel, wo sind wir gewesen? 28 und Vers 30. Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung. Also das dürft ihr euch nicht vorstellen, wie hier in Filterstadt und so irgendwo, ja, ein Attika-Wohnung hier, irgend sowas, oder? In einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Also er konnte Leute empfangen ständig, aber er konnte nicht selber weg. Jetzt ist er schon 2 Jahre in Caesarea gewesen, mindestens 2 Jahre, plus noch ein paar Monate dazu, plus dann die ganze Schiffsreise, die wahrscheinlich auch einen Monat oder noch mehr gedauert hat. Jetzt kommt er nach Rom und da bleibt er jetzt auch, wissen wir, mindestens bis zum Schluss hier von der Apostelgeschichte nochmals 2 Jahre. Also es sind 4 Jahre plus. Herr. Schau mal, was er schreibt hier im Kolosserbrief. Denn während seiner Zeit hier, gegen Ende seiner Zeit im Gefängnis hier, also in Hausarrest, schreibt er 3 Briefe. Insgesamt schreibt er 4. Aber 3 schreibt er gleichzeitig. Den Kolosserbrief, den Epheserbrief und den Brief an einen Mann namens Philemon, der aus Kolossea war. Diese 3 Briefe schreibt er, während er da im Hausarrest ist. Gegen Ende von diesen 2 Jahren irgendwo dort. Und dann ganz am Schluss schreibt er dann noch den Philipperbrief. Schau mal, was er hier schreibt, in Kolosserbrief Kapitel 4, ab Vers 2. Er sagt hier, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Bete für uns. 2 Jahre. Plus nochmals 2 Jahre Caesarea. Ein Mann, der eigentlich viele Gemeinden gegründet hat, viele Gemeinden gerne besuchen möchte und hier in Rom sitzt. Und was passiert hier? Leute kommen zu ihm, aber wir wissen nicht, was da eigentlich los ist. Und Paulus fragt sich wahrscheinlich auch, er bittet die Gemeinde in Kolossea, betet für uns, für eine Tür. Wahrscheinlich wollte er natürlich eine andere Tür offen haben, damit er raus kann. Und während diesen 2 Jahren hier in Rom ständig einen römischen Soldaten neben sich zu haben, der ihn bewacht. Und er sagt, betet für mich, für offene Türen, für Freimütigkeit. Auch das sagt er sogar auch im Epheserbrief, Kapitel 6, dasselbe. Philipperbrief, Kapitel 1, sagt er auch Folgendes während dieser Zeit hier. Philipper, Kapitel 1, Vers 15. Einige verkündigten zwar Christus auch aus Neid und Streit, durch andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. In anderen Worten, viele Gläubige haben gesagt, Paulus, den kannst du vergessen. Der ist ja schon 2 Jahre schon nicht mehr auf dem Pflaster, oder? Aus Caesarea. Jetzt noch weitere 2 Jahre in Rom. Der hat den Herrn, der ist nicht mehr im Willen Gottes. Das kann ja nicht der Wille Gottes sein, dass Paulus 4 Jahre im Gefängnis sitzt. Haben sich viele abgewendet von ihm, gesagt, Paulus, vergiss dich. Und das schreibt er ja auch hier, also an die Philipper schreibt, das ist ein sehr persönlicher Brief, dann, ja, an denen dann schreibt. Und sagt, viele nehmen das als ein Bedrängnis, aber Gott hat mir gesagt, ich soll hier in Rom sein. Aber irgendwas muss hier geschehen. Irgendwas muss doch herauskommen aus dieser ganzen Zeit hier. Nun, Paulus hier in Rom, er schreibt an einen Mann einen Brief, einen Mann namens Philemon. Ich weiß nicht, wer den Brief schon mal gelesen hat. Es ist ein sehr, sehr interessanter persönlicher Brief. Philemon war ein reicher Mann aus der Gemeinde in Kolossea. Und dieser Mann hatte einen Sklaven oder einen Knecht namens Onesimus. Und Onesimus ist abgehauen von ihm aus Kolossea. Es kann sein, dass er irgendwas mitgenommen hat, das wissen wir nicht ganz genau was oder wie. Auf jeden Fall ist dieser Onesimus, dieser Knecht, ja, Eigentum, das war halt damals, oder? Eigentum von Philemon abgehauen und er ist irgendwie nach Rom gekommen. Und in Rom irgendwie hat er von Paulus gehört, hat den Paulus besucht und Paulus hat ihm das Evangelium erzählt und Onesimus ist zum Glauben gekommen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Freude natürlich für Paulus war, nebst auch andere, die wahrscheinlich auch zum Glauben gekommen sind, aber dieser Onesimus kam zum Glauben und er schreibt einen Brief an Philemon und sagt ihm, ich schicke dir den Onesimus zurück. Eigentlich würde ich ihn lieber noch ein bisschen bei mir behalten, damit er mir dienen kann an deiner Stelle. Aber ich schicke ihn wieder zu dir zurück, weil er zu dir gehört. Aber nimm ihn auf. Ist eigentlich ein Brief der Liebe und Versöhnung, das Paulus hier schreibt an Philemon und sagt ihm, nimm ihn auf, jetzt aber als Bruder im Herrn. Nimm ihn auf. Es war sicherlich auch ein Zeichen für Paulus, irgendwas ist los, irgendwas ist im Geschehen. Es ist nicht umsonst, dass er eigentlich hier einfach im Gefängnis sitzt. Wenn man sich vorstellt, was hätte Paulus tun können in diesen 4 Jahren? Wie viele Gemeinden hätte noch weiter gründen können? Also hätte ich mich da entschieden, hätte ich gesagt, also Herr, bitte lass ihn wieder raus. Es war nicht einfach. Aber es ist so wichtig, dass man immer weiß, dass man eine Trumpfkarte in der Hand hat. Auch wenn man selber nicht immer versteht, um was das es auch geht. Was eigentlich Gott vorhat, was Gott tut. Gott ist der beste Schachspieler, den es überhaupt gibt. Der beste Schachspieler. Den Teufel hat er ja nochmals ausgetrickst, nachdem Jesus getauft wurde und der Heilige Geist über ihn kam. Und da wachte er auf, wow, das ist der Messias, oder? Hat ihn nochmals ausgedacht, hat der Teufel gesagt, ich muss den umbringen. Und schließlich, ja, nach 3,5 Jahren des Dienstes, brachte ihn zum Kreuz, hat er ihn umgebracht. Er ist gestorben am Kreuz, hat er sich gefreut, ja, 3 Tage lang. Bis Jesus auferstanden ist von den Toten und mit ihm natürlich auch alle vergangenen Heiligen, Halleluja, auferstanden und viele andere, die weiter hinzugekommen sind. Amen. Und die Sünden von uns allen getragen hat. Korintherbrief sagt es, Paulus hat es geschrieben, hätte Teufel gewusst, was dadurch geschehen würde, hätte es niemals gemacht. Aber Gott wusste, aus dieser Sache, welche so schlimm aussah, hat Gott das Größte herausgebracht. Und manchmal können wir gar nicht beurteilen, was unser Leben an Segnung Gottes hervorbringt. In dem Moment, wenn man drin sitzt, in dem Moment, wenn man im Gefängnis sitzt, in dem Moment, wo Paulus und Silas im Gefängnis waren, haben sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, was kann da noch geschehen? Aber sie wussten, ja, wenn man das Unsichtbare sehen kann, dann ist das Unmögliche machbar. Gott wird hier einen Sieg herausholen. Wird einen Sieg herausholen, auch aus deinem Leben, aus deiner Situation, wo auch immer du drin bist. Wenn du die Trumpfkarte spielst, Freude am Herrn. Versuch's mal mit Danksagen. Nicht Danksagen für das Problem, Danksagen, dass Gott eine Lösung hat, Menschen zu erreichen, die Situation zu verändern, zum Sieg für das Reich Gottes, dass Jesus Ehre bekommt. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja. Oh, das war ein Moment, wo der Philemon zum Glauben gekommen ist. Und Paulus schreibt hier, also wie wir es gelesen haben hier, bitte die Kolosser um Gebet für ihn. Wahrscheinlich hat Paulus immer noch, wie er das erste Mal nach Rom kam, wir haben es gelesen, ja, dass er Mut fasste, als die Gläubigen zu ihm kamen. Auch hier bittet er um Gebet, dass er offene Türen, ich brauche noch mehr offene Türen, es muss noch mehr geschehen. Er schreibt, zwei Dinge sind ihm wichtig auf dem Herzen. Das eine, als er den Kolosserbrief schreibt, was sagt er in dem Kolosserbrief an eine Gemeinde, die er nie besucht hatte? Die Kolossergemeinde, die hat er nicht selber gegründet. Die ist aus der großen Epheser-Erweckung entstanden. Damals, als Paulus nach Ephesus kam und dort eine Schule anmietete, die Schule von Tyrannus, und 2 Jahre lang blieb er dort und lehrte täglich in der Schule des Tyrannus. Das steht in der Apostelgeschichte und Kapitel 19. Ist ganz interessant, was hier steht. Als er hier nach Ephesus kam, es heißt Vers 9, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, das waren etliche Juden, die nicht an Jesus glauben wollten, so den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte sich von ihnen, sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, Kleinasien ist das, ja, die heutige Türkei, alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Das war die Zeit, wo Menschen von überall herkamen, täglich in der Schule des Tyrannus. Hörten sie das Wort und das Wort wurde hinausgetragen und aus dieser Zeit heraus wurde die Gemeinde in Kolossea gegründet. Philemon ist zum Glauben gekommen. Manche sagen, Philemon könnte der Pastor gewesen sein dort, das weiß man nicht so genau. Und die Gemeinde dort entstanden ist, die Paulus nie besucht hat. Kannst du es lesen? Am Schluss vom Brief sagt er das. Ich habe euch noch nie selber vor den Augen gehabt, aber ich hoffe, zu euch zu kommen, euch mal zu besuchen. Und schau mal, was noch weiter hier steht, Vers 11. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden, die Krankheiten von ihnen wichen, die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Gewaltig, es war eine großartige Erweckung, was da geschah in Ephesus, dass die Kolossergemeinde daraus entstanden ist, aber auch die Ephesergemeinde ist daraus entstanden. Also diese 2 Jahre lang des Worten. Die Lukas beschreibt es so, und das schätze ich so sehr von Lukas, als er hier schreibt, wenn er sagen will, was hier geschehen ist in Ephesus, er sagt nicht einfach, die Gemeinde ist gewachsen, sondern hier heißt es in Vers 20, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich kräftig. Man fragt sich, warum diese Schweißtücher-Geschichte hier. Nun, die Schule des Tyrannus, musst du verstehen, das war eine Schule. Die hat Paulus angemietet. Aber da hat wahrscheinlich die Schule nach wie vor stattgefunden. In der damaligen Zeit, wann war die Schulzeit? Ja, das war am Morgen früh und das war später am Nachmittag. Warum? Weil die Mittagszeit war die Siesta-Zeit. Es ist zu heiß in dieser Gegend zu sitzen und Schule zu machen. Und so, man kann davon ausgehen, dass als Paulus diese Schule angemietet hat, wann hat er sie angemietet? Über die Mittagszeit, als es am heißesten war. Da hat er literweise geschwitzt. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt da auf die Idee gekommen sind, aber vielleicht ist irgendjemand dort in der Schule gewesen, der vielleicht irgendeine Schmerzen gehabt hat. Und Paulus hat wieder mal geschwitzt und hat wieder mit einem Schweißtuch oder da gemacht oder und sein Hemd gewechselt oder wo es heißt hier, ja, Gürtel und so, oder sein Hemd gewechselt, jemanden gegeben und plötzlich haben sie sich genommen. Oh, meine Schmerzen sind weg. So hat er haufenweise Schweißtücher gehabt mit der Mittagszeit. Aber es zeigt auch auf, die Leute, die kamen, die waren hungrig, wie ihr. Die waren hungrig zu kommen, um über die Mittagszeit, anstatt ihr Siesta zu Hause zu machen, um zu schlafen, dass sie bereit waren, zur Schule zu gehen, wie ihr auch hier, Donnerstagabends, dass ihr dabei seid, um das Wort Gottes zu hören, um es hinauszutragen, dass ganz Deutschland, ganz Europa das Wort hören soll. Halleluja. Amen. Glory. Und Paulus also aus dieser Erweckungszeit, er schreibt eben nebst dem Philemon-Brief, oder? Schreibt er dann den Kolosserbrief und den Epheserbrief. Kolosserbrief, Zentrum davon ist only Jesus, nur Christus. Er zeigt, wie Jesus alles ausmacht. Er sagt, es ist nicht Philosophie oder was du denkst oder was deine Meinung ist. Hör mal auf mit deiner Meinung. Hör mal auf mit deinem Ja, aber. Paulus hat schon mal geschrieben, im Korintherbrief hat gesagt, ja, dass die Verheißung Gottes sind Ja und Amen, nicht Ja und Aber. Und mal sagen wir, ja, das stimmt, aber. Nein, hör mal auf mit dem Aber, oder? So ein Ja und Amen. Ja und Amen. Also nur only Jesus. Only Jesus. Also in anderen Worten, er sagt, es hat nichts zu tun mit deinen Meinungen, mit deinem Denken. Er sagt nicht mit Philosophien. Es heißt auch nicht durch deine Religiosität, dass du besondere Tage besonders oder was du tust äußerlich. Das alles schreibt im Kolosserbrief. Ihm ist wichtig zu dem Zeitpunkt, dass er diesen Brief schrieb an die Kolosser, weil er hat wahrscheinlich Wind bekommen durch den Onesimus oder auch andere, ja, dass sie da Gefahr liegen. Deswegen lies mal den Kolosserbrief mit diesem Gedanken, was Paulus aufzeigen will. Wer Christus ist. Wer er ist. Dann schreibt er den Epheserbrief. Und in diesem Brief schreibt er die Gemeinde in Ephesus. Oh, das eine Gemeinde war, wo er ja eigentlich drei Jahre da verbracht hat, 2 Jahre in der Schule von Tyrannus und war auch weiter, dann ein Jahr dort in die Gemeinde gegründet worden ist. Und die Ephesus als drittgrößte Stadt im römischen Reich zur damaligen Zeit, bekannt für die Anbetung der Göttin Diana. Die haben Souvenirs verkauft, noch und noch im ganzen römischen Reich von der Diana. Die haben sie aus Silber gemacht, aus Holz gemacht, was auch immer. Du konntest dieses kaufen, mit dir nach Hause nehmen. Das war dein kleiner Götze, den du da hingestellt hast oder in deine Vitrine. Hat gesagt, ja Diana, bitte hilf mir da und hilf mir dort, oder? Das ist Götzendienst. Lass nicht dein Kreuz um deinen Hals Götzendienst werden. Hallo? Oh nein, ich habe mein Kreuz heute nicht angelegt. Hoffentlich passiert mir nichts. Weißt du, was ich meine? Nein, mein Jesus in deinem Herzen, das ist, wen du immer mit dir mitnimmst. Kreuz im Hals, in Ordnung, kein Problem. Aber weißt du, was das Kreuz im Hals bedeutet? Weißt du, was das Kreuz im Hals bedeutet? Ich habe einen Freund, einen jüdischen Freund, der nicht an Jesus gläubig ist, aber gläubig als Jude, ja, an den Gott Abrahams, oder? Und der hat mir mal erzählt, wie er mit seiner kleinen Tochter zu einem gläubigen Katholiken mal besucht hat zu Hause, und die kleine Tochter kam irgendwie in das Zimmer von ihrem Kind und sah an der Wand ein Kreuz, ja, mit einem Mann hängen dort, und sie schrie, ah, was ist das? Ich weiß, wir schauen das an, wir denken, ah, Jesus. Aber ein anderer, ja, der sieht das und der denkt, meine Güte, was findest du so schön daran, dass jemand da so gefoltert worden ist? Das wäre wie wenn du herumläufst, oder? Und hast eine Guillotine um den Hals. Manche Leute gibt es so eine Guillotine. Und wie guckst du dann? Wir tragen ein Kreuz um den Hals. Ich habe gerade kürzlich über das Kreuz gepredigt. Mir ist einfach bewusst geworden, ich habe mich nämlich gefragt, meine Jesus hätte auf vielerlei Arten umgebracht werden können. Man hat ihn ja oft versucht zu steinigen, oder? Aber vielerlei Arten. Gott hätte sagen, ja komm, wir schneiden deine Adern auf, oder? Dann spürst du es am allerwenigsten, oder? Aber das ist die grausamste Art, um überhaupt zu sterben. Das ist die größte Foltermethode, die entwickelt worden ist über hunderte von Jahren. Von den Assyrern zuerst, dann zu den Persern, dann zu den Griechen. Also die alle haben das entwickelt, die Römer haben es perfektioniert. Wie können wir jemand foltern, damit er am allerlängsten leiden kann. Bis die CIA kam, die haben es noch weiterentwickelt. Ja, wie auch immer. Lassen wir mal sein. Aber auf jeden Fall. Warum eigentlich? Ich habe mich gefragt, warum Jesus musstest du so sehr leiden? Wäre gar nicht nötig gewesen. Und doch war es nötig, um uns zu zeigen, wie schlimm unsere Sünden waren Gott gegenüber. Um uns bewusst zu machen, wie schwerwiegend unsere Sünde war zwischen uns und Gott, dass Jesus bereit war, die allerschlimmste Art und Weise zu sterben, welches überhaupt jemals erfunden worden ist auf Erden. Wow, das hat mich bewegt. Paulus hier, noch einmal zurück, Epheserbrief. Er schreibt den Epheserbrief aus dieser großen Epheser-Erweckung, wo eben da die Stadt Ephesus bekannt war für die Anbetung der Göttin Diana. Und die Gemeinde ist so stark gewachsen. Wir können sie ja dann hier lesen, Apostelgeschichte 19 und Vers 23 hier. Es heißt... Oder ja, gehen wir weiter zu Vers 37. Es heißt, ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästet haben. Wenn aber Demetrius und die Künstler, die mit ihm sind, gegen jemand eine Klage haben, so werden Gerichtstage gehalten. Es sind Statthalter da, sie mögen einander verklagen. Habt ihr aber ein Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Was passiert ist, die sind alle zusammengekommen, 20.000 sind zusammengekommen, um zu schreien, unsere Göttin Diana ist die Größte. Die Gemeinde hat so sehr einen Eindruck hinterlassen, hat so sehr die Bevölkerung verändert, dass sie keine Souvenirs mehr verkauft haben. Niemand wollte mehr eine Statue von der Göttin Diana mehr haben. Sie haben nichts mehr verdient. Hätten wahrscheinlich Kreuze machen sollen dann von dem Moment an. Aber so schlau waren sie halt nicht. Ja. Auf jeden Fall, aus dieser Erweckung heraus, Paulus schreibt an diese starke Gemeinde, die später auch Timotheus dann als Pastor vorsteht nachher, und er schreibt über die Größe der Gemeinde, wer die Gemeinde ist. Kolosserbrief, only Jesus, nur Christus. Seht, wer Christus ist, was er vollbracht hat, was er getan hat. Nichts, was du tust, sondern alles, was er getan hat. Das ist so wichtig. Ja, aber, nein, kein Aber. Epheser-Gemeinde, er schreibt an die Gemeinde als Einheit, die Gemeinde, die zusammenkommt, die Gemeinde, die Gott Kraft gibt, aufgeteilt in drei Teilen. Der erste Teil, wo wir sitzen mit ihm an himmlischen Orten, er hat es vollbracht. Zweitens, wie wir wandeln können mit ihm, indem dass wir nicht etwas tun, indem wir es verdienen wollen, sondern indem wir es tun aus Liebe zu ihm. Und drittens, dass wir stehen. Dass wir stehen im Glauben. Ja, alle kennt ja diese Stelle, wir lieben ja diese Stelle hier in Epheser Kapitel 6. Wo es heißt in Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und dann beschreibt er die Waffenrüstung. Du musst dir vorstellen, Paulus ist jetzt 2 Jahre hier im Hausarrest und jeden Tag hat er einen römischen Soldaten neben sich. Josephus, der Historiker, der schreibt ja, dass die alle 4 Stunden ausgewechselt wurden. Also alle 4 Stunden, das heißt 6 pro Tag. 6 Soldaten pro Tag. Immer steht einer mit ihm, ist immer mit ihm dort. Paulus ist im Epheserbrief am Schreiben. Ich kann mir gut vorstellen, sich immer überlegen, wie kann ich der Ephesergemeinde beschreiben, wie sie feststehen sollen gegenüber dem Teufel, wenn sie angegriffen werden. Er sieht den römischen Soldaten neben sich. Er sagt, stell dich mal ein bisschen so. Tu mal das Schwert ein bisschen so halten. Perfekt, bleib mal. Und schreibt die Waffenrüstung. Schreibt darüber, wie wir geistlich gesehen stehen sollten gegenüber dem Feind, wenn er kommt. Und er schickt diese 3 Briefe weg. Mit Tychikus und... wer bringt sie dann noch? Ja, sind ja noch jemand anders mit Tychikus, der diese überliefert und der Onesimus geht mit ihnen mit. Paulus ist aber immer noch im Gefängnis. Aber etwas geschieht. Und er schreibt den Philipperbrief, gerade am Schluss, kurz bevor er eigentlich entlassen wird. Weil im Brief an Philemon schreibt er am Schluss dort in Vers 20, er schreibt nämlich, ich denke, dass ich sehr bald hier freikomme, um euch zu besuchen. Philipperbrief, ihr kennt ja alle den bekannten Vers, seine Trumpfkarte, den er doch nie vergessen hat, obwohl er auch seine Anfechtung hat in seiner schwierigen Zeit. Philipper 4 und Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeiten, abermals sage ich, freut euch. Gerade jemand, der jetzt seit 4 Jahren in Hausarrest ist, der am liebsten prägen möchte, Gemeinden besuchen, Gemeinden gründen. Und hier sitzt er in Hausarrest, nur die Leute, die zu ihm kommen, ja, kann er etwas sagen und tun. Aber etwas offenbart sich. Und das ist, was er im Philipperbrief dann auch schreibt. Und das möchte ich euch hier aufzeigen. Philipperbrief, Kapitel 1 und Vers 12. Er sagte: Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Wow. Er hat sie längste Zeit nicht gesehen. Aber was ist passiert? Sodass in der ganzen, schau mal hier, in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Er hat gebeten für sich für Kühnheit. Aber andere haben Kühnheit bekommen durch seine Fesseln. Und zweitens, 6 Soldaten pro Tag, 2 Jahre lang, immer wieder gewechselt, die ganze Leibgarde des Kaisers. Hier geht es nicht um irgendwelche Soldaten, die in der Rekrutenschule waren, sondern es war die Leibwache des Kaisers, die bei ihm waren. Als Paulus ja da mit den Onesimus bekehrt hat, ihm das Evangelium verkündet hat, alle anderen, die zu ihm gekommen sind, denen er das Evangelium erzählt hat, gesagt hat, wer Jesus ist, dass er am Kreuz für deine Sünden starb, da mussten die Soldaten dort bleiben und zuhören. Und eins um den anderen gingen zurück zu der Kaserne und fingen an, auch darüber zu reden. Hast du gehört, was Paulus gesagt hat? Was denkst du darüber? Und sie haben noch und noch sich bekehrt. Und noch wurde das Wort von Paulus verbreitet, wie Jesus ihm gesagt hat, du wirst nicht nur vor Königen stehen, sondern du wirst das Evangelium dort sogar reinbringen. Und Paulus dachte, wie kann ich das tun, wenn ich hier in Hausarrest sitze? Und so ist es geschehen, ohne dass er es eigentlich bemerkt hat. Der Teufel dachte, ich hab den Paulus eingesperrt. Und der Herr als bester Schachspieler der Welt unter der Nase des Teufels hatte eines um den anderen, hat sich bekehrt. Und nicht nur das, es ging sogar noch weiter. Philipperbrief Kapitel 4, Vers 21. Vielleicht hast du das gar nicht gelesen. Es gibt manchmal solche besondere Goldklumpen in so diesen Grußworten, so am Schluss, die man nicht gerne liest. Aber schau mal hier am Schluss, was er schreibt an die Philipper. Vers 21. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Hause des Kaisers. Also nicht nur seine Leibwache, seine Leibgarde hat das Wort des Herrn gehört, etlich von ihnen scheinbar zum Glauben gekommen, sondern auch die aus seiner eigenen Familie des Kaisers haben vom Evangelium gehört. Es grüßen euch die aus dem Hause des Kaisers. Sogar im Hause vom Nero selbst kam das Wort Gottes hinein. Und die Kühnheit, die die Gläubigen während dieser Zeit, als Paulus weithin das Wort gesprochen hat und das Wort sich verbreitet hat, sogar in des Kaisers Haus und Leibgarde, hat dazu geführt, dass die Gläubigen in Rom haben noch mehr Freimütigkeit und im ganzen Römischen Reich Freimütigkeit gehabt, das Wort Gottes zu predigen. Paulus hat es wahrscheinlich nicht einmal selber gesehen, was da eigentlich am Laufen ist im Hintergrund. Und ich möchte uns einfach mit dieser Botschaft heute einfach ermutigen. Du hast eine Trumpfkarte in der Hand. Spiel sie ständig aus. 4 Jahre sind eine lange Zeit. Das ist nicht nur 4 Tage. Wir klönen nach 4 Tagen. Oh Herr, wie, wo, was? Versetz dich in die Schuhe von Paulus. Und doch, dass er sagt, hier im Philipperbrief, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, es hat sich gezeigt, dass das Evangelium umso mehr sich verbreitet hat. Obwohl ich hier in Hausarrest gesessen bin. Ich weiß nicht, welche Situation du bist, welche Anfechtungen du hast. Jakobus 1, Vers 2 sagt, achte es lauter Freude. Das waren die ersten Worte, die der Heilige Geist aufschreiben ließ von Jakobus. Dass wenn wir unsere Freude nicht verlieren, dann werden wir den Sieg gewinnen in jeder Situation, ob du die Schwierigkeiten hervorgebracht hast mit deiner Dummheit, unserer Dummheit, wir machen dumme Sachen manchmal, oder ob es der Teufel war, oder ob es andere waren, ja, wo du überhaupt nichts dafür konntest, oder ob es auch der Herr ist, der am Wirken ist. Freue dich im Herrn, und abermals sage ich, freut euch. Gott wird daraus einen Sieg hervorbringen. Lass uns aufstehen miteinander. Halleluja, Jesus. So, wir danken dir, Herr. Danke dir für dein Wort, Herr. Lass jeder ermutigt sein hier, Jesus zu sehen, wie Paulus schreibt im Kolosserbrief. Lass jeder ermutigt sein hier, Herr, um zu sehen, Herr, die Stärke und die Größe deiner Gemeinde, Herr, die du hervorgebracht hast, dass jeder seinen Teil daran hat, Herr, um das Reich Gottes zu fördern, Herr. Danke dir, Jesus, für die Waffenrüstung, dass wir stehen können. Der Feind hat keine Chance, Herr. Egal, was er für eine Karte ausspielt, hat er keine Chance. Oh, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Oh, ich weiß nicht, was deine Situation ist, wo du denkst im Moment, dass du so ein bisschen in einem Gefängnis oder in einem Hausarrest gerade bist in deinem Leben. Aber bring's dem Herrn hin. Bring's dem Herrn hin und fang an, eine Lobpreiszeit zu machen. Fang an, wie Paulus und Silas in Philippi anfingen, Gott zu loben, zu preisen. Oh, versuch's mal mit Danksagung, Halleluja, dass der Herr, oh, jede Situation wenden wird zum Vorteil für das Reich Gottes. Und wenn es zum Vorteil vom Reich Gottes ist, wird es auch zu deinem Vorteil werden. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sambro teki shikarabamona la la la. Oh, yeshikarabamona. Ist irgendjemand hier, der Schwierigkeiten hat im Riechen? Dein Riechsinn hat irgendwie abgenommen. Es kann gut sein, dass es noch von der Corona-Zeit irgendwo gewesen ist. Irgendjemand hier, haben doch ein paar. Kommt bitte nach vorne. Lass uns für dich beten jetzt gerade. Halleluja. Halleluja. Das muss nicht so bleiben. Und das wisst ihr ja auch. Und da werden wir einfach übereinstimmen. Und das Wort des Herrn, dass eure Sinne in jedem Bereich, Halleluja, in voller Stärke, in voller Normalität zurückkehren. Jesus, ich danke dir. Danke dir für dein Wort heute Abend, Herr. Danke dir, Jesus, Halleluja, dass wir dich loben und preisen können, dass du die Antwort hast, dass du durch deine Wunden am Kreuz, Herr, Halleluja, hast du unsere Krankheiten getragen. In the name of Jesus, I thank you, Lord, right now, Halleluja, in Jesus' name, return in Jesus' name, right now. Right now, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Wir sprechen zu den Sinnen, dem Riechsinn im Namen Jesus, sagen dir, oh, kehre wieder zurück, alle Nervenzellen im Namen Jesus. Danke wir dir, Herr. Danke dir, Jesus. Haha, shaka, vuno motechi, kila buromataka, yeshi kila lavam yeredege chekorolobo. Oh, so wird es sein, so wird es sein, so wird es sein. So wird es sein. In the name of Jesus, let it be. Let it be. Oh, return. Return. Hallelujah. Shakaramati ki bramati ki atokora. Oh, shikila lavama yates shikila lavuna madekela. Right now, in the name of Jesus, we call it forth right now, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sag mal hallelujah. Oh, danke, Jesus. Glory to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, oh Jesus, Jesus, glory to God, hallelujah. Solltest heute Abend, bevor du zu Bett gehst, ein Dankeschön, Jubelzeit machen vor dem Herrn, hallelujah. Ja, ich weiß nicht, ob alles wieder zurück ist. Acht ist lauter Freude, hallelujah. Spiel deine Trumpfkarte aus und der Teufel muss einpacken. Amen. Wer ist hier und hat, du hast in der Familie ist eine Situation irgendwo im Gange oder ist aufgetreten, wo es um eine Erbschaft geht und es gibt Krach in der Familie. Es gibt irgendwo Schwierigkeiten in der Familie wegen irgendeiner Erbschaft. Ist irgendjemand hier, den das betrifft? Dich? Komm. Komm, der Herr wird die Situation wenden. In Jesus' name. Herr, wir sprechen Frieden aus. Frieden aus, Herr. In the name of Jesus, und schenk du einfach auch Weisheit, Herr. Weisheit, Herr, für sie hier, in the name of Jesus, was sie zu tun haben, wie sie zu reagieren haben, Herr, wie sie zu handeln haben, Herr. Und wir legen die Sache in deinen Händen, in the name of Jesus, right now. Right now, we loose it in Jesus' name. Auch jeden Groll, auch jede Bitterkeit, in the name of Jesus, muss weichen und muss gehen. Und alle schlechten Worte, die gesprochen worden sind, in the name of Jesus, reißen wir herunter. Und wir setzen jetzt einfach Frieden frei, Herr. Frieden frei, Herr. Wende die Situation jetzt. In the name of Jesus. And we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for that. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Eine Lobpreiszeit machen. In the name. Auch wenn du nicht weißt, wie. Der Herr hat noch einen Schachzug, von dem ihr nicht wisst, dass er noch ziehen wird. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Noch eine Sache, kurz bevor ich es zurückgebe. Wenn du hier bist und du hast irgendwo gespürt in deinem Körper, ich kann es nicht sagen, wo, einfach ein Gewächs oder was, ein Knoten oder sowas, ja. Und das macht dir einfach, Angst will einfach kommen, ja. Und du weißt nicht, was es ist und so weiter. Der Herr will einfach dich wissen lassen, ist alles gut. Der Herr wird sich darum sorgen. In the name of Jesus. Irgendjemand hier, dem das betrifft? Irgendjemand hier? Hier ist jemand. Praise the Lord. Vielleicht, wenn es jemand ist im Livestream, wo irgendetwas von diesen Aufrufen, die ich gemacht habe, auch auf dich zutrifft, dann möchte ich, dass du einfach weißt, im Namen Jesus, dass der Herr auch in deine Situation jetzt eingreift. In the name of Jesus. In the name of Jesus sprechen wir zu jeder Erbschaftssituation, welches da ist im Livestream. Wir sprechen auch zu jeder Situation, Problemen mit dem Riechsinn, setzen das auch frei. Und jetzt gerade sprechen wir in jedem Jesu Namen zu jeder Person, welches am Kämpfen ist mit irgendwelchen Knoten oder Dingen im Körper, die sie nicht wissen, was sie sind. Im Namen Jesus muss es weichen und gehen. In the name of Jesus. Vivian, come, lay your hand right there. Lay your hand right there. In Jesus' name, right now, in the name of Jesus, we loose it, loose her in Jesus' name, right now. Oh, Father, thank you, Father. Und Herr, jegliche Angst in the name of Jesus muss weichen und gehen. Jeder negative Gedanke, Herr, muss weichen und gehen. In the name of Jesus. Und wir spielen die Freudenkarte aus, Herr, hallelujah. In Jesus' name, healing be, right now. In Jesus' name, vom Kopf bis zu deinen Füßen. Glory to God. Jesus' name. It is done. Es ist vollbracht. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Herzlichen Dank, dass ich euch dienen durfte. Und seid gesegnet. Pastor Georg. Alles. Halleluja. Vielen Dank, Pastor Peter. Das ist wirklich Hammer. Ne? Hast du all diese Details schon gewusst, die er uns heute Abend erklärt hat, wie das alles zusammenhängt? Und wow, Hammer, Hammer. Hast du was gelernt? Halleluja. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Und vor allen Dingen eins vergisst du nicht, du hast die Trumpfkarte. Das ist so. Jetzt vor kurzem ist der Jerry Savelle gestorben. Ich weiß nicht, wie von euch ihn kennen. Der hat dieses Buch, also er hat viele Bücher geschrieben, aber ein Buch, das gibt es auch bei unserem Büchertisch, das kann ich dir wirklich empfehlen als Zusatzlektüre zum heutigen Abend. Das heißt nämlich, wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, und dann geht es, glaube ich, weiter, dann gibt es nichts, was er gegen dich in der Hand hat oder so ähnlich. Oder was dich zurückhalten kann, genau. Ja. Amen. Das ist so. Trumpfkarte. Sag zu deinem Nachbarn, Trumpfkarte. Freude. Halleluja. So, und jetzt darfst du über deinen Nachbarn, darfst du mal kurz die Hand auf die Schulter legen und sagen, und ich setze die Erinnerung des Heiligen Geistes frei an das, was du heute Abend gehört hast, dann, wenn du es am dringendsten brauchst. Amen. Weil das ist wichtig. Weil ich sag dir was, diese Trumpfkarte, dann, wenn du sie am dringendsten brauchst, dann tut der Teufel alles, dass du gerade nicht an diese Karte denkst. Und deswegen, es setzt eine Erinnerung frei, dass gerade dann, wenn du sie am dringendsten brauchst, dass du dich genau daran erinnerst. Weil dann fühlst du dich nämlich am wenigsten danach. Und deswegen, gerade dann musst du sie ziehen. Amen. Gerade dann, wenn du denkst, jetzt ist am wenigsten die Zeit, mich zu freuen, gerade dann ziehst du die Trumpfkarte und sagst, oh, Moment mal, da war doch noch eine Karte. Da war doch noch was. Ich habe noch ein Ass im Ärmel hier. Eine Trumpfkarte, Halleluja. Der Joker, preist den Herrn, genau, im Ärmel, Halleluja. Also, genau, und dann kommst du aus dem Gefängnis frei. Halleluja, genau, das ist, ja, bei Monopoly, kennst du Monopoly, ja? Da gibt es wirklich diese Karte, ja? Du kommst aus dem Gefängnis frei. Genau. Und dann heißt es irgendwie, begib dich, was weiß ich, wohin, aber geh nicht über los und zieh nicht 2000 D-Mark ein. D-Mark war die, ja, genau. Schon eine Weile her, dass ich Monopoly gelernt habe. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Jetzt wollen wir noch eine Sammlung einnehmen und einfach den Herrn fragen. Frag den Heiligen Geist, was möchtest du, womit möchtest du, dass ich heute Abend auch den Dienst von Pastor Peter und Vivian segne? Wir wollen ein Segen sein. Wir sind gesegnet und deswegen wollen wir umso mehr ein Segen sein. Ja, wir wollen investieren in diese Salbung hinein. Wir wollen investieren in diesen Dienst hinein. Frag den Heiligen Geist, was ist mein Investment heute Abend? Weißt du, sie tun so einen wunderbaren Dienst dort in der Schweiz und darüber hinaus. Einfach ist der Hammer. Wir waren jetzt bei einer Pastorenkonferenz, die sie organisiert hatten, im kleineren Rahmen mit Jesse Duplantis und seiner Frau. Das war so ein Segen dort in Laax. Ja. Und es ist einfach der Hammer, auch was durch ihren Dienst passiert. Und deswegen ein guter Boden, um zu säen. Frag den Heiligen Geist, was soll ich säen heute Abend? Und dann säst du einfach in diesen Dienst hinein. Wir geben hier die Eimer durch vor Ort und du hast zwei Möglichkeiten immer zu geben. Entweder eine Verpflichtungserklärung ausfüllen und in den nächsten Tagen überweisen, dann wissen wir, womit wir rechnen können, wenn du die eine Hälfte reintust in den Eimer, die andere Hälfte mit nach Hause nimmst von der Erklärung. Oder du kannst natürlich auch in bar geben. Ja, Schweizer Franken sind auch erlaubt. Wir nehmen jede Währung. Dollar, Rubel, was auch immer. Na, Rubel vielleicht nicht, aber die lassen sich so schwer eintauschen. Okay, also frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Wenn du über Livestream zuschaust, du hast die Möglichkeit zu überweisen. IBAN, PayPal kannst du nutzen oder du kannst über die Kreditkarte auf unserer Homepage geben. Also, lass uns durchgeben, lass uns dem Herrn geben. Und während ihr gebt, ganz kurz, wie wir es immer machen hier in der Schule, auch immer ein paar Zeugnisse von dem, was Gott aktuell tut. Ich habe hier den Bericht von dem letzten Einsatz, evangelistischen Einsatz hier in Filderstadt. Ja? Kleiner Einsatz hier von unserem Team in Filderstadt, hier direkt vor Ort. 16 Personen von unserem Team waren dabei, schreibt die Astrid. Der Bahnhofsplatz in Bernhausen, da waren sie. Es sind immer Leute unterwegs, es ist einiges los. Es war so eine Gegenwart Gottes auf diesem Platz und so weiter. Auf dem Platz sind auch sehr viele muslimische Männer. Wir hatten mit drei jüngeren Muslimen gesprochen, die, man merkt es, auf der Suche nach der Wahrheit sind. Für einen dieser Männer durften wir beten, dass er die Wahrheit Jesus erkennt. Was die Männer auch völlig verblüfft hat, war, als Svetlana ihr Zeugnis erzählte, wie sie Gottes Stimme hörte, der dreimal ihren Namen rief. Die Moslems glauben, dass nur Propheten die Stimme Gottes hören. Und als ich auch bezeugte, dass ich die Stimme Gottes hörte, machte sie das sehr nachdenklich. Wir hatten 8 Bekehrungen. Halleluja, geben wir dem Herrn mal die Ehre. Halleluja, 8 Bekehrungen. Viele gute Gespräche, viele Zuhörer auch durch die Besucher vom Eiscafé und vom Kebabladen, als wir gepredigt und Zeugnis gegeben haben. Wir hatten auch die Möglichkeit, 2 Zeugen Jehovas das volle Evangelium zu verkünden. 2 Männer, die Probleme beim Gehen hatten, haben für sich beten lassen. Sie hatten ungleich lange Beine und beide Male wuchsen die Beine aus. Ein Mann, mit dem wir uns aus sprachlichen Gründen nicht verständigen konnten und bei dem die Beine gleich lang wurden, wurde so von der Liebe Jesu berührt, dass Tränen über seine Wangen kullerten. Halleluja. Nadja und Alex haben sich mit 3 Muslimen auf einen Kaffee verabredet. Ebenso haben wir 2 Personen aus Filderstadt getroffen, die gesagt haben, dass sie schon immer mal zu Glory Life bzw. zur Glory Life Schule kommen wollten und denen wir sagten, dass sie herzlich willkommen sind. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Applaus für unser Evangelisationsteam. Super Sache, jetzt am Samstag. preist den Herrn. Und hier noch ein starkes Zeugnis auch, das zeigt einfach aus dem Glory House, das zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir Unvergebenheit loslassen. Ja, es ist eine Glory House-Teilnehmerin, hat jetzt starke Schmerzen in der Wirbelsäule. Nachdem wir für sie gebetet hatten, wurden die Schmerzen weniger, verschwanden aber nicht ganz. Der Heilige Geist führte uns weiter im Gebet, für ihr Herz zu beten, da sie seit mehr als 10 Jahren eine Unvergebenheit hatte. Als sie diese Unvergebenheit losließ und der Person vergeben und sie gesegnet hatte, wurde ihr Rücken völlig schmerzfrei. Ihre Wirbelsäule, pass gut auf, ihre Wirbelsäule wurde plötzlich gerade, ein kreatives Wunder. Und 5 Tage später schrieb sie, dass sie sich weiterhin wunderbar fühlt und zum ersten Mal seit vielen Jahren endlich völlig frei ist in ihrem Rücken. Halleluja, ist das nicht stark? Preist den Herrn. Das ist, wenn wir Unvergebenheit loslassen. Preist den Herrn.